Wenn die Datenschutzexpertin Jenny Gebhardt Facebook-Nutzer erschrecken möchte, empfiehlt sie den Download, also das Herunterladen des persönlichen Facebook-Datenarchivs. Die Leute sind schockiert, wie viele Informationen über sie gespeichert wurden und wie alt diese Informationen sind. Gespeichert wird jedes Login mit IP-Adresse, jede Unterhaltung, Fotos, Texte, Bilder und das über Jahre zurück. Jenny Gebhardt hat seit dem Datenskandal bei Facebook noch mehr zu tun. Sie arbeitet bei einer der großen Datenschutzorganisationen in den USA, der Electronic Frontier Foundation mit Sitz in San Francisco. What purpose could this possibly serve to provide me services? Was ist der Grund für die Speicherung dieser Daten? Ich glaube, eine der Antworten darauf lautet, Facebook stellt seine Dienste nicht nur den Nutzern zur Verfügung, sondern auch der Werbeindustrie. Und das unterstreicht, dass für Facebook die Werbeindustrie der Kunde ist und die Nutzer sind das Produkt. Advertisers are the customer and users are the product. Diesen Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Werbeindustrie ist gleich Kunde, Nutzer ist gleich Produkt. Es ist das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass Facebook ankündigt und die Datenschützer die Vorschläge zerpflücken, so wie es gestern passiert ist. Facebook gibt eine Pressemitteilung heraus, stellt Fotos ins Netz, die zeigen sollen, dass die bislang als zu kompliziert geltenden Privatsphäre-Einstellungen nun übersichtlicher gestaltet sind. Sie gehen nicht weit genug. Was wir brauchen, sind neue Standardeinstellungen, die dem Nutzer helfen und nicht der Werbeindustrie. Konkret verlangen Datenschützer wie Gebhardt, dass Facebook seine Standardeinstellungen so verändert, dass nach Eröffnung eines Kontos die Weitergabe von Daten erst einmal unterbunden ist. Klar, dass Facebook das nicht will. Es würde sein Geschäftsmodell gefährden, sagen Experten. 40 Milliarden Dollar im Jahr verdient das Netzwerk damit, dass es personalisierte Werbung verkauft. Und das kann es nur, wenn es die Gewohnheiten seiner Nutzer kennt. Was also ändert sich mit einer neuen Nutzeroberfläche für die persönlichen Daten? Außer, dass sie übersichtlicher gestaltet ist, herzlich wenig, meint Gebhardt von der IFF. Schlimmer noch, Facebook habe sich damit keinen Gefallen getan. Es hat sich nicht wirklich viel verändert. Die Einstellungen zur Privatsphäre neu zu ordnen, geht nicht weit genug. Außerdem könnte genau das kontraproduktiv sein. Für viele Facebook-Nutzer ist es schwierig, bei all den Einstellmöglichkeiten noch durchzublicken, weil sie dauernd verändert werden. Wenn sich ein Nutzer die Mühe gemacht hat, mehr Kontrolle über seine Privatsphäre zu erlangen, muss er jetzt wieder alles neu lernen. Die Erfahrungen der vergangenen Tage zeigt, sagt Gebhardt, dass die Nutzer auf der ganzen Welt mittlerweile aufwachen und begreifen, wie leicht eine Plattform wie Facebook auszutricksen sei. Wie Daten vereinnahmt werden, wie Aufmerksamkeit manipuliert wird, sie wären mit einem weniger schön gestalteten Netzwerk zufrieden, wenn sie dafür mehr Kontrolle über ihre eigenen Daten erlangen könnten. If that means...